bitte ich euch, bergauf, bergab als Flöher, Rad und Galgen, das aufgepflügte Winterfeld durchstampft. Wo? Einen Flüchtling sehe ich, schwarz orniert. Ist das der Richter? Allerdings. Ja, wer scharfe Augen hätte. Sieh, Eve, er ist's. Ich seh's an seinem hinkenden Galopp. Jetzt kommt er auf die Straße. Seht, wie die Perücke ihm den Rücken peitscht. Geschwind, Herr Schreiber, fort, holt ihn zurück, dass er nicht übel rettend Ärger mache. Von seinem Amt zwar ist er suspendiert und euch bestelle ich, bis auf weitere Verfügung hier im Ort es zu verwalten. Doch sind die Kassen richtig, wie ich hoffe, zur Desertion ihn zwingen will ich nicht. Fort, tut mir den Gefallen, holt ihn wieder. Sag doch, gestrenger Herr, wo finde ich auch den Sitz in Utrecht der Regierung? Weshalb, Frau Marthe? Weshalb? Ich weiß nicht. Soll hier dem Kruge nicht sein Recht geschehen? Verzeiht mir allerdings, am großen Markt. Und Dienstag ist und Freitag Session. Gut. Auf die Woche stelle ich dort mich ein. Der zerbrochene Krug. Ein Lustspiel von Heinrich von Kleist. Hörspieleinrichtung Heide Böwe. Dramaturgie Thomas Fritz. Musik Gerd Bessler. Die Personen und ihre Darsteller: Gerichtsrat Walter, Wolf-Dietrich Sprenger. Dorfrichter Adam, Hilmar Eichhorn. Schreiber Licht, Winfried Glatzeder. Frau Marthe Rull, Jutta Hoffmann. Veit Tümpel, Klaus Manche. Eve, Stefanie Schönfeld. Ruprecht, Jörg Malchow. Frau Brigitte, Gudrun Ritter. Außerdem wirkten mit Natascha Marmier, Katharina Ley und Klaus-Dieter Bange. Schnitt Holger Klimchen. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006.